alles so, wie's kommen sollt. Ich sah sie und sie sah mich. Was soll ich dir noch mehr erzählen, mein Freund? Das alles kennst du sicherlich. Es war doch nicht das erste Mal, und doch war's schön. Sie war mein Traum. Das hält ein Leben lang, so glaubte ich im Ernst. Denn an ein Ende dachte ich damals kaum. Hier sieh das Bild von ihr, sagt selbst mein Freund. Hast du so'n Engel je gesehen? Doch ich sag dir, es ist nicht leicht, mein Freund, so einen Engel zu verstehen. Es war doch nicht das erste Mal, und doch war's schön. Sie war mein Traum. Das hält ein Leben lang, so glaubte ich im Ernst. Denn an ein Ende dachte ich damals kaum. Doch ein anderer Mann kam dann ins Spiel. Der war ihr nicht einerlei. Sie sollt wählen, und das tat sie auch. Und mein Traum war vorbei. Es war doch nicht das erste Mal, und doch tat's weh, als das geschah. Und denk ich heut an sie, bricht alles wieder auf. Denn vergessen kann ich sie wohl nie. Willst du wissen, was ich heute denk? Vielleicht kann's mir noch mal so gehen. Garantie gibt's in der Liebe nie. Wenn das so wär, wär's nicht mehr schön. Es war doch nicht das letzte Mal. Ach, sei doch still, du dummes Herz. Ich geb dich wieder her, wenn so ein Engel kommt. Denn neues Glück heilt alten Schmerz.